Wer mag schon gern Nachbarn leiden, die unappetitliche bis barbarische Parolen in die Welt schicken? Direkt neben dem Volkswagen-Konzern in Wolfsburg planen offenbar Neonazis die Errichtung eines sogenannten Kulturzentrums. Bereits vor Jahren wurde ein Gelände angemietet. Direkt gegenüber dem VW-Stammwerk sollen VW-Militärfahrzeuge gezeigt werden, verbunden mit den bekannten Thesen aus dem Neonazisumpf. Susanne Schrammer, was planen Neonazis in Wolfsburg im Detail? In einem Flugblatt, das am Wochenende bei einer rechtsextremen Sonnenwendfeier verteilt wurde, wird für den 4. Juli die Gründung des Vereins KDF Museums e.V. angekündigt. Die Abkürzung KDF steht für Kraft durch Freude. Das war die nationalsozialistische Organisation, die zwischen 1933 und 1945 mit der Aufgabe betraut war, die Freizeit der deutschen Bevölkerung zu organisieren und auch zu überwachen. Die Stadt Wolfsburg, die 1938 gegründet wurde, hieß zu Anfang sogar KDF Stadt, und auch der VW Käfer trug anfänglich diesen Zusatz KDF im Namen. Hinter der Vereinsgründung steckt der rechtsextreme Hamburger Anwalt Jürgen Rieger. Der soll vor 2 Jahren ein ehemaliges Möbelhaus in Sichtweite des Volkswagen-Geländes angemietet haben. Eigentlich wollte er dort auch ein Schulungszentrum errichten. Jetzt ist angeblich dieses Museum geplant. Hier soll neben diesen Militärfahrzeugen, die dort gezeigt werden soll, auch ein Kino mit 50 Sitzplätzen eingerichtet werden. Dort sollen Filme angeblich vorgeführt werden, die sich mit der Gründung der KDF-Stadt Wolfsburg beschäftigen sollen. Ist das denn nun alles bekannte heiße Luft, um Medienpräsenz zu erhalten, oder ist das schon eher konkret? Also meine persönliche Einschätzung ist, hier geht's ganz klar um Provokation. Die Rechten wollen PR, die wollen Aufgeregtheit schüren. Es ist nicht das erste Mal, dass Rieger in Niedersachsen mit solchen Immobilienplänen für Aufsehen sorgen will. Der NPD-Anwalt, er ist auch einschlägig vorbestraft wegen Volksverhetzung, hat schon ein paar Mal angekündigt, Schulungszentren errichten zu wollen. Zum Beispiel in Delmenhorst, in Hameln, in Melle oder Dörferden hat er versucht, Gebäude zu kaufen, beziehungsweise ist ihm teilweise auch gelungen. Ein Schulungszentrum ist daraus nie entstanden. Also in Hameln beispielsweise, da gammelt das ehemalige Kino, was Rieger gekauft hat, vor sich hin. Da wird auf dem Dach ab und an die Reichskriegsflagge gehisst. Das ist aber auch schon alles, und es ist wirklich reine Provokation. Was das angeblich geplante Museum in Wolfsburg angeht, hier heißt es in diesem Flugblatt dazu, man wolle die revolutionäre Aufbauarbeit der deutschen Arbeiterfront darstellen. Also ganz klar, man will hier die Öffentlichkeit provozieren. Bezieht denn der Volkswagen-Konzern Stellung? Nein, Volkswagen bezieht keine Stellung und, wie ich finde, auch mit sehr gut nachvollziehbarem Grund. Volkswagen, betont ein Unternehmenssprecher, distanziere sich deutlich von diesen Plänen. Aber mit solchen Aktionen, heißt es aus Firmenkreisen, wollten die Rechten nur eines erreichen, nämlich die öffentliche Aufmerksamkeit. Und diesen Gefallen will das Unternehmen den Rechten nicht tun. Die Rechten wollen in die Schlagzeilen, egal wie. Und es ist auch ein bisschen Zwiespalt für uns Journalisten, berichten wir jetzt drüber oder nicht. Mir geht so, ich möchte diesem Geltungsbedürfnis der Rechten eigentlich auch keinen Vorschub leisten, aber ich finde, auf der anderen Seite ist es auch extrem wichtig darzustellen, mit welch perfiden Mitteln sachlich, kritisch und unaufgeregt beleuchten. Bisher haben ja Kommunen, wenn denn solche rechtsextremen Pläne konkreter geworden sind, ja vergleichbare Vorhaben vereiteln können, indem sie zum Beispiel von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht haben, also den Rechten die Grundstücke vor der Nase weggeschnappt haben. Wie steht das in diesem Fall? Der Verfassungsschutz in Niedersachsen vermutet, dass in solchen Fällen manchmal auch so die reine Absichtserklärung der Rechten, eine Immobilie zu kaufen, auch den Preis hochgetrieben hat. Es wird befürchtet, dass da auch mit Hilfe der Medien schon manche Geschäfte zugunsten der NPD abgewickelt wurden. Denn allzu oft ist es so, dass die Städte eben völlig überhöhte Preise bezahlen, um diesen Verkauf der Immobilie an die NPD zu verhindern, indem sie ihr Vorkaufsrecht nutzen. In diesem Fall in Wolfsburg ist es so, hier hätte die Stadt diese Möglichkeit gar nicht, denn das entsprechende Gebäude wurde nur angemietet. Es steht nicht zum Verkauf. Dennoch überlegt man sich bei der Verwaltung, was getan werden kann. In einer Pressemitteilung hat die Stadt Wolfsburg mitgeteilt, die Polizei, Innenministerium und die Verwaltung würden sich derzeit in dieser Sache über ein gemeinsames Vorgehen abstimmen. In Niedersachsen ist es auch so, dass beim Verfassungsschutz vor einiger Zeit auch eine Anlaufstelle für Kommunen eingerichtet wurde, in denen rechtsextreme Organisationen eben versuchen, Immobilien zu kaufen oder eben Schulungszentren zu errichten. Und die Experten beraten dort über mögliche Gegenmaßnahmen. Susanne Schrammer zu dem geplanten Neonazi-Zentrum in Wolfsburg. Wir haben diesen Beitrag vor der Sendung aufgezeichnet und Sie können diesen wie auch die anderen Beiträge dieser Sendung nachhören unter www.dradio.de.